Ich überlegte, ob ich nicht einfach verschwinden sollte, ohne Erklärung, ohne Getue, ohne Abschied. Ich hörte, wie sich die Frau in der Toilette übergab. Der Geruch des Erbrochenen drang auf den Flur hinaus. Ich ging in das größere Zimmer zurück und sah zufällig aus dem Fenster. Tief unten auf der Straße fuhr langsam eine gelb erleuchtete Straßenbahn vorüber. Wie vorgesehen kam sie an einer Haltestelle zum Stehen. Ich fing an, die Straßenbahn zu schildern, und zwar verdoppelt, als Bild im Bild, als eine Straßenbahn, die gerade in eine andere Straßenbahn hineinfuhr und dann wieder aus ihr heraus. Mit der verdoppelten Straßenbahn hatte ich sofort Erfolg. Ein paar Gäste stellten sich neben mich und warteten auf meine nächsten Sätze. Gleichzeitig sahen sie ebenfalls auf die Straße hinunter. Sie erkannten, dass es immer nur eine Straßenbahn gab, obgleich ich fortfuhr, von zwei oder gar mehreren Straßenbahnen zu reden. Die Straßenbahn fuhr weiter, ich redete, die gespielte Halluzination machte mich zur Hauptfigur. Ich tat ein wenig benommen, es gab keinen Zweifel, die anderen glaubten, ich sei bekifft. Meine verdoppelte Straßenbahn verwandelte sich in den lang erwarteten Beweis, dass es eine bewusstseinsverändernde Wirkung der Drogen wirklich und tatsächlich gab. Meine Schilderungen ähnelten denen, die ich vor ein paar Wochen in den Rauschgiftbüchern von Burroughs, Ginsberg und Kerouac gelesen hatte. Es war das erste Mal, dass mir die Literatur unmittelbar aus einer Patsche half. Ich war hier offenbar der Einzige, der wirklich berauscht war, allerdings von der Literatur. Da kam schon die nächste Straßenbahn aus der Gegenrichtung. Diesmal hob ich in meiner Schilderung mehr auf die Farben ab. Das Gelb des Lichts ging über in das Orange des nicht vorhandenen Sonnenuntergangs, das Orange verfloss in das Tiefseegrün eines ebenfalls nicht vorhandenen Meeres und das Tiefseegrün wandelte sich in das Blaugelb eines vorüberflatternden Papageienschwarms. »Siehst du auch Ringe und Spiralen?« fragte jemand. Ich schaute vage umher und reagierte natürlich nicht mehr auf Fragen. Schließlich befand ich mich in einem Rausch. An einem Dienstagmorgen füllte ich meinen Urlaubszettel aus und übergab ihn der Sekretärin des Personalchefs. Ich nahm genau die 3 Wochen, die ich für die Urlaubsvertretung beim Tagesanzeiger brauchte. In der Woche davor hatte ich Hertegen Bescheid gesagt und er hatte sich gefreut. Er bot mir für die 3 Wochen ein Pauschalhonorar an, das ich sofort akzeptierte. Danach fühlte ich mich sorglos. Ich wollte nach Hause gehen oder mich an das Flussufer setzen, aber ich musste zurück in die Lehrfirma. Unterwegs sah ich eine vergnügte Frau, die auf dem Fahrrad fuhr und dabei Pralinen aß. Beim Vorüberfahren hielt sie mir eine Praline hin und lachte dabei. Wenig später kaufte ich mir selbst eine Schachtel Pralinen und aß sie auf dem Weg zur Spedition leer. Der Prokurist sagte, dass er mich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, in den Kraftfahrerdienst stecken müsse. Ich hielt diese Ankündigung nur aus, weil ich kurz zuvor eine Urlaubsvertretung als Hilfsredakteur übernommen hatte. Das Doppelspiel zwischen Spedition und Tagesanzeiger machte mir zwar immer noch Vergnügen, aber ich musste erkennen, dass es mich außerdem Kraft kostete. Wieder beruhigte mich die Überlegung, dass ich über den Prokuristen früher oder später schreiben würde. Ich merkte mir, wie er redete, wie er sich bewegte und wie er angezogen war. Er trug eine schwarze Hornbrille, wie sie in den 50er und 60er Jahren weit verbreitet waren. Aber er trug außerdem eine Strickweste ohne Ärmel. Quer über die Brust zogen sich grüne und blaue Muster hin. Es fiel ihm nicht auf, dass die lachhafte Strickweste und die Hornbrille nicht zusammenpassten. Ich konnte sogar sehen, dass der Prokurist um die Oberarme herum fingerbreite Gummibänder trug, die die überlangen Hemdsärmel zu den Schultern hinwegstauten. Hornbrille, Strickweste und Gummibänder. Allein die Worte machten den Mann lächerlich. 10 Tage später vervollständigte ich meine Beobachtungen des Prokuristen. Pünktlich um 7 Uhr begann an diesem Tag der Betriebsausflug. In 5 Bussen wurde die gesamte Belegschaft in ein 150 Kilometer entferntes Weindorf transportiert. Der Prokurist trug einen sandfarbenen Sommeranzug, in dem er zwar unelegant, aber doch behende über einen Tanzboden glitt. Immer wieder forderte er Arbeiter-Ehefrauen zum Tanz auf, was ihm allgemeine Bewunderung eintrug. Die Arbeiter nannten den Prokuristen und den Geschäftsführer die Prominenz. Auch der Geschäftsführer verbeugte sich demonstrativ vor den Frauen der Arbeiter und holte sie zum Tanzen ab. Hinterher sagten die Arbeiter zu ihren Frauen, »Du hast ja mit der Prominenz getanzt«, und es war nicht klar, ob diese Bemerkung höhnisch oder bewundernd gemeint war. Zum ersten Mal sah ich Arbeiter und Angestellte in einem Raum. Obwohl es keine Sitzordnung gab, hatten sich die Arbeiter auf die linke und die Angestellten auf die rechte Seite des Saals verteilt. Ich war mit beiden Gruppen vertraut und wusste nicht sofort, auf welcher Seite ich mir einen Platz suchen sollte. Unter den Lehrlingen bildeten sich rasch neue Paare. Die Jungen und Mädchen waren fast ausschließlich mit ihrer gegenseitigen Umkreisung und Eingatterung beschäftigt. Herr Riedinger, der Epileptiker, hob das Glas und nickte mir freundschaftlich zu. Im Grunde fühlte ich mich mehr zu den Arbeitern hingezogen, aber die von ihnen hervorgebrachten Bilder stießen mich dann doch wieder ab. Es störte mich, dass sie auch an diesem Tag das Bier aus Flaschen tranken. Jeder Arbeiter hätte sich ein Glas bestellen können, aber sie fanden Gläser überflüssig oder sie genierten sich, vor den anderen Arbeitern ein Glas in die Hand zu nehmen. Stattdessen stellten sie die leer getrunkenen Bierflaschen in der Mitte ihrer Tische zusammen. Wie kleine braune Glasmauern trennten die zusammengeschobenen Flaschen die Arbeiter an den Tischen. Die Arbeiter fanden es sogar lustig, über die Mündungen der Glasmauern hinweg miteinander zu sprechen. Die Flaschen waren längst, von den Arbeitern unbemerkt, zu einem Eingeständnis geworden. Jedes Mal, wenn ein Arbeiter trank, sagte die Flasche in seiner Hand, »Wir beide«, du und ich fürchten uns vor den Labyrinthen der Verfeinerung. Wir bleiben bei den Vorteilen der Einfachheit. Dieses fortlaufend hervorgebrachte Geständnis machte Eindruck auf mich. Ich hätte mich beinahe an den Tisch mit Lagerarbeitern gesetzt. Einige der Männer winkten mir schon zu. Aber dann schreckte ich im letzten Augenblick doch wieder davor zurück. Der Gabelstaplerfahrer Hannemann, neben den ich mich setzen wollte, steckte sich ein Würstchen in den Mund. Er kaute und rief mir gleichzeitig ein paar Wortstummel entgegen. Das Ineinander von Worten, Würstchen und Zunge ließ mich kurz vor seinem Tisch doch wieder abbiegen und zu den Angestellten hinübergehen. Ich entdeckte Frau Kiefer, die mit den Exportleuten an einem Tisch saß, wenngleich von diesen ein wenig abgetrennt. Frau Kiefer trug ein leichtes Sommerkleid mit weitem Rock und tiefem Ausschnitt, weiße Pumps und eine flache, kastenförmige Handtasche. Ich glaube, es war ein Haarklemmerchen über ihrer Stirn, das mich rührte und lockte. Die Angestellten steckten in dunkelblauen, dunkelbraunen und dunkelgrünen Anzügen. Sie erzählten sich Anekdoten über andere Angestellte und tranken Bier und Wein aus Gläsern. Ich setzte mich an die Seite von Frau Kiefer, die mir ein Sträußchen mit Feldblumen zeigte, das sie während eines kleinen Spaziergangs mit Herrn Schäfer gepflückt hatte. Jetzt lagen die Blumen ausgedorrt auf dem weißen Tischtuch neben der kleinen Silberschale mit den Salzbrezeln. Ich ging zur Theke und ließ mir ein Glas Leitungswasser geben, in das ich die Feldblumen hineinstellte. Sonnenlicht fiel in unsere Weingläser und auf den Ehering von Frau Kiefer. Die Drei-Mann-Kapelle spielte jetzt die neuesten Schlager. Mit leiser Stimme erzählte mir Frau Kiefer von ihrem Kind. Wir neigten unsere Köpfe nach vorne, manchmal berührten sich unsere Gesichter. Darüber erschraken wir nicht, wir zogen auch nicht unsere Gesichter zurück. Nach einer Weile stellten sich der Bassist und der Akkordeonspieler an die Theke. Der zurückgebliebene Schlagzeuger ergriff das Mikrofon und betätigte sich jetzt als Quatschmacher und Stimmenimitator. Er ahmte Adenauer, Ulbricht und ein Autorennen nach und hatte damit großen Erfolg. Frau Kiefer vergaß ihre Kinderanekdoten und lachte stark über den herumzappelnden Schlagzeuger. Am späteren Nachmittag sangen die Sackkarrenfahrer. »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern«, dröhnte jetzt durch den Saal. Ich tanzte mit Frau Kiefer. Wir fühlten uns durch den Stimmungslärm beschwingt und bestärkt. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Kopf ein wenig über sie beugte, roch ich Hoffmanns Stärkepuder, das auch meine Mutter beim Bügeln in ihre Blusen einpulverte. Kurz vor dem Abendessen kippten die ersten Arbeiter um. Sie wurden von ihren routiniert zugpackenden Ehefrauen in die Busse geschleppt und dort abgelegt. Die Frauen kehrten nach kurzer Zeit zurück und setzten sich wieder an die Tische. Der Gabelstaplerfahrer Hannemann fiel von seinem Stuhl herunter und schlug mit dem Kopf gegen einen Heizkörper. Ich staunte über den Prokuristen, der sofort den örtlichen Samariterbund anrief und dann selbst bei der Behandlung von Hannemanns Kopfwunde mithalf. Die beiden Samariter legten Hannemann auf eine Bahre und trugen auch ihn in einen der Busse. Die Musiker spielten jetzt nicht mehr so sorgfältig, dafür aber ununterbrochen. Nicht einmal mehr zum Biertrinken verließen sie die Bühne. Die Serviererinnen stellten laufend neue volle Bierflaschen neben ihren Notenständern ab. Auch um ihre Beine herum hatten sich inzwischen braune Glasmauern gebildet. Zwischendurch verließen Frau Kiefer und ich den Saal und versuchten einen Spaziergang über eine Wiese. Aber wir kamen nicht weit. Das Gras war uns zu hoch. Mit jedem Schritt scheuchten wir eine große Zahl von Mücken und Insekten auf, vor denen sich Frau Kiefer ekelte. Nach 3 Minuten kehrten wir in den Saal zurück. Der Prokurist trat hinter das Mikrofon und sagte, dass die übrig gebliebenen Sauerbraten, Rippchen, Schnitzel und Torten von den Betriebsangehörigen mit nach Hause genommen werden dürften. Herr Striefler aus der Buchhaltung ging zur Theke und sagte zu der Frau hinter dem Zapfhahn, »Tun Sie mir bitte 5 Schnitzel in die Satteltaschen.« Um 23 Uhr, hieß es, sei der Betriebsausflug offiziell beendet. Wer schon früher nach Hause wollte, sollte einen der beiden 22-Uhr-Busse nehmen. Die meisten blieben aber doch bis 23 Uhr, auch Frau Kiefer und ich. Wir sahen dabei zu, wie die Musiker ihre Instrumente einpackten und auch dabei Bier tranken. Nicht verzehrte Rippchen verstauten sie in den Leerräumen ihrer Instrumentenkoffer. Frau Kiefer stieg vor mir in den Bus. Ich folgte ihr und setzte mich auf einen der letzten Bänke neben sie. Hinter uns lag nur Hannemann mit seinem Kopfverband und schlief. Frau Hannemann saß eine Bank vor ihm in der gegenüberliegenden Sitzreihe. Herr Schäfer öffnete seine Aktentasche und gab Frau Hannemann im Halbdunkel ein Stück Frankfurter Kranz. Frau Hannemann schaute sich nach ihrem Mann um und nahm das Tortenstück. Wenig später fuhr der Bus an nachtschwarzen Weinbergen vorbei und durch kaum beleuchtete Ortschaften hindurch. Auch im Bus war es dunkel. Die meisten Angestellten und Arbeiter schliefen und schnarchten. Einmal hielt der Busfahrer, weil ein Arbeiter aussteigen und sich übergeben musste. Ich überlegte, ob es nicht besser wäre, wenn ich den Bus bzw. Frau Kiefer unter dem Vorwand plötzlicher Übelkeit verlassen und dann fliehen würde. Aber wie sollte ich kurz vor Mitternacht von hier aus nach Hause finden? Für Überlegungen jeder Art war es ohnehin zu spät. Ich war über Frau Kiefer gebeugt und küsste ihren magnolienartig aufgeblühten Busen. Ihre Körperlichkeit verwirrte mich, aber nicht sehr. Ich wunderte mich, dass die Annäherung an Frau Kiefer fast von selbst ablief. Die von mir viel mehr gewünschte Vertrautheit mit Linda war bis jetzt keinen Millimeter vorangekommen. Frau Kiefer öffnete mir das Hemd, dabei fiel ihre Handtasche zu Boden. Ich bückte mich nach vorne, um sie wieder aufzuheben. Frau Kiefer jedoch verstärkte den Druck ihres Armes und hielt mich davon ab. Der Bus war jetzt zu einem fahrenden Schlafsaal geworden. Auch Frau Kiefer und ich schliefen zwischendurch immer wieder ein. Wenn der Bus plötzlich ruckelte oder bremsen musste, schreckten wir auf und setzten unsere Berührungen fort. Die Beliebigkeit der Intimität irritierte mich. Ich hatte mir immer vorgestellt, es gebe zwischen Paaren ein besser geregeltes Eintauchen in die Liebesheftigkeit. Einmal, als das Neonlicht einer Straßenlampe in den Bus fiel, fand ich das weiße Gesicht von Frau Kiefer zu altmodisch. Es war mir bis jetzt nicht geglückt, meinen Körper zwischen den geöffneten Beinen von Frau Kiefer in Stellung zu bringen, obgleich Frau Kiefer ihren Rock schon weit genug nach oben geschoben hatte. Im dauernden Schaukeln und Schwanken des Busses fiel ich immer wieder zur Seite oder auf meinen Platz zurück. Frau Kiefer roch frisch nach Fischen und Pilzen. Der Duft war so stark, dass ich argwöhnte, er hätte uns schon verraten. Ich schaute kurz über die Sitzbänke und vergewisserte mich, dass es ringsum keine heimlichen Beobachter gab. Obwohl Frau Kiefer mich immer wieder anfasste, war ich nicht sicher, ob sie nicht wieder schlief. Gleichzeitig gefiel mir die Vorstellung, dass sie aus einem Traum nach mir griff. Ich sah auf ihre geschlossenen Augen und dachte, du musst sie in Ruhe lassen. Schon 3 Sekunden später korrigierte ich mich. Jetzt kannst du es probieren. Wenn es nicht klappt, wird sie es nicht einmal merken. Ich war nicht sicher, ob Frau Kiefer den Beischlaf wollte oder ob sie ihn mir nur erlaubte. Es störte mich, dass ich die Handtasche auf dem Boden hin und her rutschen hörte. Immer noch hoffte ich, im Schaukeln des Busses werde sich meine Unbeholfenheit als Schüchternheit darstellen und die Schüchternheit werde mich liebenswert erscheinen lassen. An einer belebten Kreuzung blieb der Bus 15 Sekunden lang stehen. Das Licht einer Bogenlampe erinnerte mich an die Zeit, als ich als Kind anfing, sonntags nachmittags ins Kino zu gehen. Sehr gut gefielen mir damals die beiden Notausgänge links und rechts der Sitzreihen. Es waren 2 schmale, von dunklen Samtvorhängen verdeckte Türen, über denen je ein Kasten mit der Leuchtschrift Notausgang angebracht war. Ich stellte mir Deckeneinstürze, Feuersbrünste und Massenpaniken vor, und ich achtete darauf, dass ich stets in der Nähe eines Notausgangs zu sitzen kam. Jetzt starrte ich auf schwärzliche Kartoffeläcker und eingeknickte Maisstauben und wünschte mir wieder einen Kasten mit der Aufschrift Notausgang herbei. Unter dem Eindruck meiner Unentschiedenheit hatte Frau Kiefer begonnen, ihre Beine wieder zu schließen. Ein wenig später, als der Bus über die Kreuzung rumpelte, rettete mich ein leichter Landregen. Zuerst störte mich das Wasser, das rings am Bus herunterrann, aber dann ging mir auf, dass niederrieselnde Feuchtigkeit ein Geräusch der Sexualität war. Es gelang mir, mich an dem Haltegriff hochzuziehen, der in Höhe von Frau Kiefers Schultern ihren Sitz abrundete. Frau Kiefers Körper verstand sofort. Ihre Beine öffneten sich wieder und Frau Kiefer rutschte mit dem Hinterteil ein Stück nach vorne. Sie lag jetzt mit dem Rücken auf der Sitzfläche, die mächtigen Beine geöffnet und seitlich abgeknickt. Sie sah jetzt aus wie ein nach hinten gestürztes weißes Lamm. Das Bild gefiel mir, aber ich wollte es trotzdem nicht anschauen. Als der Bus eine dunkle Landstraße entlangfuhr, drang ich in Frau Kiefer ein und war augenblicklich hingerissen von der Entdeckung, dass der Innenkörper von Frau Kiefer noch erheblich weicher und samtener war als ihr Außenkörper. Die Überraschung wirkte so stark, dass mir ein paar Tränen hochschossen. Endlich war es mir egal, ob Frau Kiefer schlief oder nicht. Ich stieß in diese uferlose Weichheit und blickte von oben auf den schräg hinter uns liegenden Hannemann. Er schlief fest, das Blut an seinem Kopfverband war eingetrocknet. Das Verlagshaus des Tagesanzeigers war ein schmaler, zweigeschossiger Bau, der den Krieg unbeschadet überlebt hatte. Alle Redaktionen waren im 1. Stock untergebracht. Alle Böden waren noch mit Holzbohlen ausgelegt. Herdegen führte mich herum und stellte mich vor. Je 2 Redakteure saßen im Sport, in der Wirtschaft und im Feuilleton. Die Sozial- und die Leserbriefredaktion war mit je 1 Redakteur besetzt. Der Mann in der Sozialredaktion hatte im Krieg die linke Hand verloren. Anstelle der Hand trug er eine handähnliche Prothese aus Leder, die er in seinem Ärmel zu verbergen suchte. Von Herdegen wusste ich, dass der Sozialredakteur seit Jahren an einem Familienepos arbeitete, von dem er bis jetzt 4 Bände fertiggestellt hatte, die er jedoch niemandem zeigte. Nur in der Lokalredaktion und in der Politik arbeiteten je 4 Redakteure. In der Politik sagte Herdegen, hier ist unser neuer Chefredakteur. Niemand lachte, auch ich nicht. Ich arbeitete nicht an Wettengels Schreibtisch, sondern an einem kleineren, einfachen Holztisch in der Nähe des Fensters. Meine erste Arbeit galt dem Polizeibericht. Er wurde jeden Tag gegen 11 Uhr von einem Beamten des Polizeipräsidiums im Sekretariat abgegeben. Der Bericht fasste auf 2 Seiten die kriminellen Ereignisse zusammen, die am Tag zuvor in der Stadt geschehen waren. Meine Aufgabe war, die beiden Seiten in lesbare Einzelmeldungen aufzulösen bzw. umzuschreiben. Nach 20 Minuten war ich in Wettengels Zimmer allein. Rechts von mir ein großes Fenster ohne Gardinen mit einem schönen Blick auf die Straße, links von mir eine Wand mit Tür, vor mir eine Schreibmaschine und der in einem grausigen Deutsch verfasste Polizeibericht. Niemand klingelte mich herbei, niemand schickte mich herum, niemand trat mir zu nahe. Am Nachmittag redete Hertigen darüber, in welchem Verhältnis Text und Fotos auf einer Zeitungsseite zueinander stehen sollten und dass auf jeder Seite eine abwechslungsreiche Stoffmischung zustande kommen muss. Ich redigierte die Beiträge anderer Mitarbeiter, versah sie mit Überschriften und Unterzeilen und legte jeden satzfertigen Artikel Hertigen zur Kontrolle vor. Auf einem Regal hinter mir stand ein Vorkriegsradio. Es war halb kaputt, aber ich schaltete es gern ein, weil ich es schön fand, dem eigentümlichen Schlingern und Schleifen der Töne zu folgen. Ein Walzer traf in Form eines seufzenden Rauschens und Zischens in meinem Zimmer ein. Die Musik hörte sich an, als würde das Orchester zwischendurch immer wieder von einem Schneesturm überrascht. Mir fiel ein, dass ich als Kind jahrelang glaubte, hinter dem Lautsprecher des Radios sitze ein winzig kleines Orchester. Ich konnte mir damals Menschen denken, die nicht größer waren als Mensch ärgere dich nicht Figuren, und es irritierte mich nicht, dass ich derartig kleine Menschen in der Wirklichkeit niemals antraf. Sie saßen ja auch immerzu in Radios und spielten alte Walzer. Plötzlich erinnerte mich die Musik an Frau Kiefer. Ich hatte sie seit dem Betriebsausflug nicht mehr gesehen. Ich wagte nicht, sie am Feierabend vom Betrieb abzuholen, weil ich fürchtete, mit ihrem Mann zusammenzutreffen. Er würde mir schon auf den ersten Blick anmerken, was geschehen war. Außerdem wollte ich die Geschichte vor den anderen Angestellten verbergen. Ein paar Tage lang beschäftigte mich die Frage, ob Frau Kiefer das Abenteuer mit dem Lehrling gestanden hatte oder nicht. Ein Geständnis ihrem Mann gegenüber würde bedeuten, so legte ich mir die Ereignisse zurecht, dass ich im Bewusstsein von Frau Kiefer kaum mehr als den Raum einer Anekdote einnahm. Ein akzeptiertes Geständnis war eine Art Annullierung. Ein ausbleibendes Geständnis jedoch konnte bedeuten, dass Frau Kiefer das Geheimnis vor ihrem Mann aufrechterhielt, und eine solche Verlängerung lief darauf hinaus, dass Frau Kiefer mit mir vielleicht ein Nebenliebesleben wünschte. Erst am vierten Tag rief ich sie in der Spedition an. Ich wollte sie direkt fragen, haben Sie Ihrem Mann Bescheid gesagt oder nicht? Aber als ich ihre Stimme hörte, verließ mich meine Direktheit. Ich brachte nicht viel heraus. Sie ebenfalls nicht. Ich musste einsehen, dass die mich quälenden Fragen so schnell nicht zu klären waren. Nach dem Telefonat war ich froh, dass ich nicht gefragt hatte. Die Unklarheit war offenbar Teil eines mir neu zugefallenen Schmerzes. Ein anderer Teil des Schmerzes war, ich wollte über Frau Kiefer überhaupt nicht so denken, wie ich die ganze Zeit über sie dachte. Auch dann, wenn ich tippte, fiel mir das Bild des auf dem Rücken liegenden weißen Lamms ein. Auch dann, wenn ich meinen Tisch verließ, um Hertigen ein Manuskript zu bringen, sah ich das weiße Lamm auf meinem Tisch liegen. Ich trat sogar an die Tischkante heran und drang in die unaussprechliche Weichheit seines Innenkörpers ein. Es steigerte mein Begehren, dass ich nie wusste, ob das weiße Lamm gerade schlief oder nicht. Ich ging das für Hertigen bestimmte Manuskript in der Hand wieder zu meinem Stuhl zurück, um meinem Verlangen wenigstens die Erleichterung eines Sitzplatzes anzubieten. Meine Sehnsucht nahm den Sitzplatz an, verhöhnte jedoch gleichzeitig meine Einfalt. Du bietest deiner Lust nichts an als einen elenden Holzstuhl aus den Vorkriegsbeständen des Tagesanzeigers. Ich schreckte auf und stellte mich an das Fenster. Ich sah auf die Straße herunter, aber dort ereignete sich gerade nichts. Dann fiel mein Blick auf das Fenstersims. Dort wuchs schönes, wahrscheinlich weiches, lindgrünes Moos. Der Anblick entzückte mich. Das Moos zog sich am Außenrand des Simses entlang und wuchs dort völlig unbehelligt. Vermutlich war es sein selbstgenügsames, fast unentdecktes Dasein, das mich elektrisierte. Ja, auf einem Fenstersims müsste man leben dürfen, dachte ich. Ich öffnete das Fenster und fuhr mit der Innenhand über die Moosspitzen hinweg. Obgleich das feuchte Polster erneut eine Anspielung auf das weibliche Geschlecht war, spürte ich doch, dass meine Erregung zurückging. Ich schloss das Fenster und sagte vor mich hin, »Das Moos ist groß.« Ich musste nicht lachen. Endlich schaltete ich das Radio ab. Ich verließ das Zimmer und trank in der Toilette ein bisschen Wasser. Draußen auf dem Flur lief Fräulein Weber entlang, die Sekretärin von Hertigen. Sie hatte sich ein paar neue Schuhe gekauft, die sie jetzt ausprobierte. Mein zweiter Versuch, Herdegen ein Manuskript zu bringen, gelang problemlos. »Vergessen Sie nicht«, sagte Herdegen, »dass Sie um 17 Uhr ins Kino müssen. Das Royal hat das Programm gewechselt. Lassen Sie sich von Fräulein Weber den Dauerausweis geben.« »Ist gut«, machte ich.